hier ist Klaus Moers und ihr hört das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still got face 2, not in the complete defense. Brilliant stuff, oh, it's got in for the goal of the season. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wölferadio in der Länderspielpause. Ja, so langsam wird's bitter nach der Niederlage gegen Leverkusen. Macht nicht so richtig viel Spaß im Moment. Und die Reaktionen der VfL-Fans, die sind leider auch entsprechend. Woran es denn liegen könnte, dass es nicht so gut läuft da bei den Wölfen, da habe ich mir auch mal ein paar Gedanken gemacht. Und außerdem habe ich Klaus Moers zu Gast, Wolfsburgs Oberbürgermeister und gleichzeitig auch Mitglied im VfL-Aufsichtsrat. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Ein Satz mit X. Leverkuser Torwart muss jetzt lang den Ball nach vorne schlagen und ja, da gibt es eigentlich ein Foulspiel von Bellarabi gegen Tisserand. Alle gucken sich an und jetzt haben die Leverkuser Raum. Bellarabi, 1 gegen 1 gegen Bruma, setzt sich durch, ist schon im 16, er wird bedrängt von Gilavogui, der zieht ab und Tor. Das kann nicht sein, da gibt es nur Geleitschutz für den deutschen Nationalspieler, der bricht 4 Tackles. Ja, Pierre Littbarski zeigt es eben auch nochmal an. 4 Gegenspieler lässt er stehen, weil keiner sich traut, richtig hinzugehen. Und dann, ja, auch das symptomatisch. Der Ball schlägt dann auch noch im kurzen Eck ein. Ich glaube, gar nicht so hart geschossen da von Karim Bellarabi. Und trotzdem geht da ein Pablo Berman rein. So, schießt den Wolfsburger Keeper noch an und dann geht er auch da von da ins Tor. Also das ist ja ein Spaziergang-Tor gewesen für Bayer Leverkusen. Ja, hier Foul. Das muss eigentlich vielleicht muss Köln das auch nochmal zurückpfeifen, aber eigentlich ging dort ein Foulspiel voraus und das muss eigentlich Köln sehen. Also der Trainer beanstandet das auch gerade. Ja. Leider haben wir keine Challenge, wie es beim American Football der Fall ist. Ja, aber das ist eigentlich, der Karim Bellarabi setzt sich deswegen nur durch, weil er Marcel Tisserand wegblockt, richtig mit einem Schubser sich den Freiraum verschafft. Dadurch springt Tisserand unter dem Ball durch und die Seite ist offen. Und ja, aber das Tor zählt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Freunde, wofür haben wir denn Videobeweis? Ja, wir hatten jetzt gestern auch die Diskussion, heute auch wieder. Manu Grefer hat das gar nicht gesehen. Aber sie haben ja die gleichen Bilder wie wir, das ist ja lächerlich. Also so ein klares Foulspiel, schiebt mit beiden Armen und das ist wirklich ärgerlich. Ja, völlig richtig, was Pierre Littbarski da sagt. VfL Markenbotschafter war ja bei Wölferadio Arena live zu Gast, hatte ich das Vergnügen, mit ihm zu kommentieren. Und das ist erstmal vorweg. Also der Litti, der sieht echt viel. Also das muss man wirklich sagen. Also wirklicher Experte, der da auch genau sieht, wie sich dann die Spieler auf dem Feld verschieben oder eben nicht und wo da die Lücken sind und wie sich das alles auch taktisch und so weiter sortiert. Das war dann tatsächlich auch mal eine absolute Bereicherung, auch für mich, der ja da so auch eher laienhaft unterwegs ist, wie wir ja alle als VfL-Fans mehr oder weniger. Und deswegen auch mal vielen Dank an Pierre Littbarski, der da zum wiederholten Mal jetzt auch schon zur Verfügung gestanden hat. Tolle Geschichte, wenn wir dann auch das Format da erweitern können, auch immer, dass da auch Experten mit dabei sind, die dann tatsächlich auch den Hörern da nochmal Mehrwert an die Hand geben können und auch mal auf Sachen hinweisen, die wir jetzt als Kommentatoren nicht so richtig sehen. Ja, und was man sehen konnte, war die nächste Niederlage für den VfL Wolfsburg. Alles nicht so erfreulich im Moment. Und das, ja, stößt ganz, ganz vielen, mir übrigens auch, sauer auf. Also gerade so ein Spiel wie gegen Gent, ne, aus der vergangenen Woche, wo man dann wirklich sich fragt, wie kann man denn so ein Ding da aus der Hand geben, wo man so dominant spielt, wo man dann auch in Führung geht und das ist dann auf einmal mit dem Gegentor wie abgeschnitten. Und ja, gegen Leverkusen, da war es ja eigentlich eine vernünftige Leistung auch wieder, muss ich ganz ehrlich gestehen. Man hat sich auch wieder einige Chancen rausgespielt, die man aber leider nicht gemacht hat. Genaue Analyse kommen wir ja auch gleich noch zu. Aber das führt natürlich dann in Summe dazu, dass man trotzdem so ein Spiel verliert, wenn man sie nicht nutzt. Und ja, dann hat man auf der einen Seite den Schiri nicht so ganz auf seiner Seite. War für mich ein irreguläres Tor, hat man ja auch eben gerade in der Übertragung gehört. Ich hätte da gerne noch ein bisschen anderes gesagt, aber das wäre, glaube ich, dann justiziabel geworden, wenn ich da ein bisschen meinem inneren Schwein Hund nachgegeben hätte, der da noch ein bisschen ganz anders kommentiert hätte, sagen wir es mal so, aber ist halt auch nicht alles erlaubt und möglich. Deswegen müssen wir auch ein bisschen da aufpassen, dass man da auch das Ganze nicht aus dem Ruder laufen lässt, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das Tor hätte dann in Folge natürlich von mehreren Leuten noch verhindert werden können, bis hin zum Torwart, der sich da in der kurzen Ecke hat düpieren lassen. Gut, das 2-0 am Ende. Ja, das fiel dann auch nicht mehr ins Gewicht. Da hat man dann nochmal alles nach vorne geworfen und so. Und ja, letztendlich hat es dann auch häufig wieder mal am letzten Pass gelegen, dass es dann nicht besser geworden ist. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen jetzt, dass wir nicht wieder in so eine Herbstdepression reinrutschen oder so eine Adventsdepression, die da kommt, weil alles, was jetzt so zu lesen war, das war auch schon wieder grenzwertig, möchte ich mal sagen. Also ich frage mich dann auch immer, was bezweckt man mit so Kommentaren in so einem Moment, wo man sagt, wo man gleich wieder alles in Frage stellt und am besten alle entlassen möchte, vom Trainer bis zum sportlichen Geschäftsführer bis hin zu Spielern, die die Leistung nicht bringen oder vermeintlich nicht bringen. Frage ich mich immer, was bringt das? Was soll das? Also ja, im ersten Frust kann man so ein Ding mal raushauen, aber die Diskussionen, die laufen ja jetzt schon ein paar Tage und diese Grundattitüde, ich meine, das wisst ihr ja, das stößt mir halt sauer auf. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. So dieses alles Kacke, deine Elli und wir brennen am besten alles nieder und pissen in die Asche. Das habe ich mir jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, die letzten 3,5 Jahre angeguckt und auch immer wieder versucht, da zumindest, also man kann ja kritisieren, aber da muss man auch das muss man aus meiner Sicht sachlich tun und nicht nur emotional. Ja. Und wie gesagt, das passiert relativ selten in letzter Zeit, dass da sachlich überhaupt gesprochen wird. Und dass man da auch Kritik äußern darf, also das ist gar keine Frage. Das soll ja auch so sein. Und ich lade ja auch immer ein, auch Leute, die nicht meiner Meinung sind, hier im Wölferadio dann ihre Meinung zu sagen. Das kann gerne auch weiterhin in Anspruch genommen werden. Aber dann, aus meiner Sicht, muss dann auch mal ein bisschen so das, was auch positiv zu Buche schlägt und das, was positiv läuft, das muss man dann zumindest erwähnen. Oder man darf es nicht bewusst ausklammern oder sagen, ja, aber das ist ja scheißegal, weil der Rest ist ja alles Mist. Und damit, ganz ehrlich, Freunde, jetzt so nach 2 Jahren Relegation und so, da, wenn man bedenkt, unter Labbadia war die Hinserie jetzt auch nicht mega berauschend, ja. Und da habe ich langsam echt keine Lust mehr drauf, diese Diskussion da dauernd zu führen. Und da, das zehrt einfach irgendwann an den Nerven, muss man ganz ehrlich gestehen. Deswegen habe ich mich da auch in der Diskussion ein Stück weit da auch zurückhalten, außer es läuft da massivst aus dem Ruder aus meiner Sicht. Aber der Grundgedanke, wenn wir schon drüber reden, was beim VfL besser laufen könnte, dann muss man auch die Sachen mal erwähnen, die da auch vernünftig sind. Und eins, liebe Freunde, da sind wir doch, glaube ich, uns jetzt mittlerweile mal echt im Klaren. Wir werden doch jetzt nicht einen Trainer rausschmeißen. Also da kann gepostet werden, was will. Ja? Also das ist ja wohl ein Ding, wo ich jetzt sage, das kann gar nicht sein. Also was würde das dann auch wieder für einen Rattenschwanz nach sich ziehen? Ja? Außerdem können wir doch nicht in Wolfsburg alle Vierteljahre einen Trainer tauschen. Was soll das? Also wir sind doch jetzt langsam hoffentlich mal weg von diesem Tenor des Chaos-Clubs. Es ist langsam mal wieder eine wohltuende Ruhe eigentlich eingekehrt. Klar, die Ergebnisse müssen stimmen. Ja, auf der anderen Seite wissen wir aber auch genau, dass dann, wenn die Ergebnisse auf Dauer nicht stimmen, ja, dass dann auch Konsequenzen gezogen werden in Wolfsburg. Also können wir uns doch eigentlich ganz beruhigt zurücklehnen, was das angeht. Ja, und ich kann ganz viele Punkte halt auch nachvollziehen, aber unterm Strich muss man doch ganz ehrlich sagen, Leute, wir haben jetzt hier irgendwie 11 Spiele gespielt, ja, in der Bundesliga und davon war ein Großteil durchaus erfolgreich, was das angeht. Ob das jetzt sehenswert war, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber mit dem Gegenargument, was war in der Vergangenheit immer alles sehenswert hier in Wolfsburg, ne, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen das ja, ehrlich einordnen und nicht einfach nur so aus dem Bauchgefühl, aus der Tagesform raus. Das war sozusagen erstmal so das kleine Wort zum Sonntag, bevor wir uns dann jetzt der ganzen Aufarbeitung dann auch nochmal stellen, wie es gerade beim VfL ausschaut. Und wir können gerne auch nochmal reinhören, wie die sportlich Verantwortlichen, in dem Fall Jörg Schmadtke, das dann auch nach dem Spiel gegen Leverkusen getan haben. Ich sehe keine Krise, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wenn ihr auf der Meinung seid, das ist die Krise, dann will ich mich damit beschäftigen. Ich sehe da keine Krise. Ich kann das sehen, wie man will. Sie wissen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Und Sie sagen, es ist halb leer, ich sage, es ist halb voll. Das ist ein bisschen, der Unterschied der Betrachtungsweise. Das ist ärgerlich, aber nochmal weiterarbeiten und die positiven Elemente verstärken und die etwas schwächeren Elemente versuchen zu bearbeiten und auszumerzen. So, das ist wie immer im Fußball. Das ist immer der Prozess, den hast du auch, wenn du erfolgreich bist. Übrigens, dann geht es da auch. Und jetzt muss ich euch erklären, beim 2-0-Sieg brauche ich euch nichts zu erklären. Ja, Jörg Schmadtke soweit mit klaren Aussagen Richtung auch der Journalisten, die ihn da befragt haben, in der Mixzone nach dem Spiel gegen Leverkusen. Ja, also man merkt deutlich, was da Sache ist, nämlich, dass Jörg Schmadtke weiterhin da bemüht ist, da Ruhe drin zu behalten in dem Laden, weil alles andere wäre dann auch, glaube ich, kontraproduktiv. Dass man da im Hektik verfällt oder in Aufregung und so weiter. Das ist ja gar nicht sein Stil. Hat er ja noch nie gemacht, egal bei welcher Station. Also sollte das jetzt auch keinen verwundern, dass er da weder die Mannschaft noch den Trainer noch sonst wen da an die Wand nagelt nach dieser Negativserie. Ja, ob man das jetzt Krise nennt oder nicht, unterm Strich ist, die Ergebnisse sind nicht da. Und was noch hinzukommt, dass mitunter auch die Leistung nicht so stimmt, wie man sich das, glaube ich, vorgestellt hat. Und meiner Kenntnis nach ist es so, dass da natürlich auch im Verein keiner mit zufrieden ist. Also das muss man ja auch mal klar so sagen. Also das, was man nach außen trägt, ist immer das eine. Aber das, was man dann natürlich nach innen sich vornimmt, das ist dann nochmal das andere. Und da hat natürlich keiner Lust, 2-0 gegen Bayer Leverkusen zu verlieren oder so ein Spiel wie gegen Gent oder zweimal solche Spiele wie gegen Gent aus der Hand zu geben. Natürlich haben die alle ein viel einfacheres Leben, wenn es besser läuft, wenn man dann die Chancen letztendlich nutzt. Und das, ja, das hat man ja auch gesehen teilweise im Spiel gegen Leverkusen. Da waren ja auch Fehlpässe dabei, wo man sich gefragt hat, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Das hat man am Anfang der Saison nicht gesehen. Das war auch nicht immer erzwungen von Leverkusen, sondern das war beim Tennis, würde man sagen, unforced error. Ja, und das ist natürlich auch alles immer so ein bisschen Kopfsache bei den Spielern. Und da müssen wir halt auch gucken, dass wir auch gerade so was, was das Umfeld angeht und das Ganze, das Leute, das hatten wir doch alles jetzt schon. Und das haben wir doch schon zigmal durchgekaut. Wenn wir jetzt auch noch anfangen, irgendwie auf die Mannschaft draufzuhauen, ne, natürlich, klar, als erstes kriegt es mal der Trainer ab, aber irgendwann ist das ja dann auch mal gut. Und dann muss man sich auch mal hinterfragen, wer steht denn da eigentlich auf dem Platz? Und das wollen wir doch eigentlich nicht. Wir wollen doch eigentlich eine positive Stimmung haben rund um den VfL Wolfsburg, nachdem wir ja auch wirklich echt durch Scheiße gegangen sind und wir können doch nicht alle Vierteljahre da wieder mit anfangen und wie gesagt, ich erinnere nochmal daran, weil das ja auch so mal gerade auch jetzt, was ich so sehe in den Kommentaren und unter Labbadia war alles super und da haben wir besseren Fußball gespielt und so weiter und so fort. Den Vergleich, den ziehe ich natürlich auch gleich nochmal. Ja. Es ist einfach nicht richtig. Es stimmt einfach nicht. Das 8:1, glaube ich, hat bei ganz, ganz vielen am Ende der Saison viel verklärt. Im Blick darauf. Der Weg dahin war sehr, sehr steinig und bis vor kurzem und bis, ich sag mal, vom vorletzten Spieltag, ja, als wir da sang- und klanglos in Stuttgart, also ich war im Stadion, ich habe das Ding gesehen, ich habe es kommentiert, ja, da haben wir sang- und klanglos auf den Sack gekriegt gegen Stuttgart, gegen den Absteiger und haben dadurch aus meiner Sicht sogar auch die Champions League verspielt. Ja, aber in der Rückschau ist es trotzdem, ja, wir sind in die Europa League gekommen und wir sind 8-1, letzten Spieltag Augsburg raus und für die Geschichtsbücher und toller Abschied für Bruno und der hat aus einem Relegationsteilnehmer einen Europapokalteilnehmer gemacht, alles richtig. Aber der Weg dahin war doch nicht so, wie es mir jetzt einige auch suggerieren wollen, dass das alles einem klaren Plan gefolgt ist und dass das automatisch immer bergauf gehen sollte. Das war ein Auf und Ab. Liebe Freunde, das muss man auch mal ganz klar sagen. Das war ein Auf und Ab und am Ende hat sich die Mannschaft dafür belohnt, die hat hart gearbeitet, ne? Labbadia hat die richtige Ansprache gefunden und so weiter und so fort. Und diese Zeit und diese Möglichkeiten, die muss man aus meiner Sicht auch dem Trainer dazu gestehen, gerade wenn man eine völlig neue Spielidee bei der Mannschaft ja implementieren möchte. Wie sehen die Spieler das eigentlich? Auch da haben wir natürlich nachgefragt in der Mixzone nach dem Spiel gegen Leverkusen. Ja, sind nicht eiskalt. Vor dem Tor, wir den letzten Pass einfach nicht ordentlich gespielt. Ich glaube, wir haben 3 oder 4 Möglichkeiten über die rechte Seite, wo wir hätten einfach sauber den Ball reinspielen müssen. Dann bei einer Ecke, bei uns fällt irgendwie auch nie der Ball vor die Füße, dass wir ihn mal reinwichsen mit aller Macht. Das ist momentan dieses Glück, was wir einfach nicht haben. Das hatten wir davor, die Spiele. Das gilt es jetzt wieder zu erzwingen. Wir müssen einfach, ich glaube, geiler sein aufs Tore schießen. Ich glaube, die Möglichkeiten sind da. Wir spielen teilweise ganz guten Fußball auch. Also, wieder besser nach vorne gespielt, aber wir waren heute einfach nicht zielstrebig genug. Ja, aus meiner Sicht richtige Analyse von Maximilian Arnold an dieser Stelle. Nicht zielstrebig genug und der letzte Pass hat gefehlt. Auch die beschriebenen Szenen, die sind mir auch aufgefallen. Das sind eigentlich Sachen, die sogar im Spiel gegen Leipzig oder in Leipzig bei dem Unentschieden ja geklappt haben. Da waren so Zuspiele dabei, die dann ja William insbesondere jetzt gegen Leverkusen verhühnert hat. Und gegen Leipzig war es genauso eine ähnliche Situation. Den Ball genau butterweich und punktgenau reingespielt, dass Weghorst genau dann reinkommen konnte und den Ball vollenden konnte. Und so eine Szene, ja, das fehlt jetzt halt auch. Und diese Geilheit aber auch, die vermisse ich auch von Seiten des VfL. Ich weiß nicht, ob das nur am Zutrauen liegt, aber so das Gefühl, da noch mehr nach vorne machen zu wollen und auch das nötige Risiko dann auch zu gehen, das habe ich durchaus immer mal wieder vermisst, was das angeht. Aber jetzt wissen wir ja auch, wenn das Selbstvertrauen nicht da ist, dann traust du dich halt nicht, diesen Pass zu spielen. Und was man auch sagen muss, das klang so ein bisschen raus, die Spieler sind ganz froh, dass es jetzt Länderspielpause ist. Das hat man so ein bisschen zum Beispiel bei Marcel Tisserand gehört. Ja, wir brauchen diese zwei Wochen. Ich dachte, wir haben viel gespielt gemacht bis jetzt. Ich denke jetzt, diese zwei Wochen, das ist wichtig für uns. Und dann wir zurück mit anderen Ideen. Ja. Also die Länderspielpause nutzen, um Kräfte zu sammeln und dann ja neu anzugreifen, was das angeht. Da setzt die Mannschaft offensichtlich drauf. Klar, so kurz nach dem Spiel. Und dann ist auch die Frage, wenn so viele Länderspielteilnehmer weg sind, ob man da überhaupt tatsächlich auch was dran arbeiten kann. Gab ja Teambuilding unter der Woche mit Lasertag-Spielen und Kartfahren und so. Alles wichtige Maßnahmen, glaube ich auch. Ich glaube aber auch, das Problem ist gar nicht so, dass es in der Truppe irgendwie nicht stimmt, sondern ja, stellt man sich dann schon die Frage, warum die Köpfe runtergehen, warum das Selbstbewusstsein nicht da ist und warum man nicht die breite Brust dann auch spürt. Aber guckt euch mal um in der Liga. Ich meine, sogar Dortmund verkackt dann bei Bayern mal eben 4-0. Also das ist jetzt sehr außergewöhnlich. Ne? Oder guckt euch so ein Spiel wie gegen Freiburg an. Da, das, was dann auch die Freiburger gewinnen, absolute Überraschungsmannschaft im Moment. Das ist ja auch alles, da ist ja auch nicht unbedingt immer mit zu rechnen. Das heißt, Fußball ist, und das ist eigentlich das Schöne in der Liga momentan, ist nicht so berechenbar. Was ein bisschen schade ist, ist, dass der VfL offensichtlich von vielen, und ich hätte mir das auch gewünscht, und ich bin da fest davon überzeugt, dass sich viele Verantwortliche und Spieler beim VfL das auch gewünscht haben, dass man schon ein bisschen weiter wäre. Und ja, woran es denn liegt, dass man sozusagen jetzt nicht so gut in der Bundesliga performt, möchte ich mal sagen, da habe ich mir mal so ein, zwei Gedanken gemacht. Taktiktafel. Ja, das klingt immer so ein bisschen hochgestochen. Soll es gar nicht sein. Ich habe gar keinen anderen Jingle da gehabt dafür, für diesen Bereich. Wie gesagt, ist alles so ein bisschen aus der laienhaften Sicht und ihr könnt auch gerne anderer Meinung sein, wenn wir da gleich drauf kommen und dann vielleicht auch mal die Gründe durchdeklinieren, woran es denn hapert und was auch dringend sich verbessern muss beim VfL oder im Spiel des VfL. Beginnen möchte ich aber trotzdem bei den Sachen, die positiv sind. Und da muss ich vor allen Dingen mit der auch immer wieder geäußerten Mehr aufhören, dass der VfL Wolfsburg nicht fit ist. Also das stimmt einfach nicht. Am Sonntag ist man 128 Kilometer gelaufen. Das ist ein überragender Wert. Normal sind so irgendwas zwischen 117 bis 120. Das ist dann schon gut. Ja? So, also das sind Sachen. Der VfL Wolfsburg ist die läuferisch zweitstärkste Mannschaft in der Bundesliga. Also alle Truppen, die da unterwegs sind, ja, bis auf Leverkusen eben, die sind läuferisch schwächer. Die laufen weniger als der VfL. Das muss man positiv absolut hervorheben. Also man kann jetzt nicht sagen, dass nach einem Europa-League-Spiel vor allen Dingen auch jetzt gesagt wird, irgendwie waren platt oder sonst irgendwas. Ja, meinetwegen fehlt da ab und zu mal die geistige Frische, was das angeht, aber laufen tun die Beine auf alle Fälle. Das muss man auch mal dann mal sagen, finde ich, weil das wird ja immer gerne auch dann herangezogen in irgendwelchen Argumenten. Und ich weiß gar nicht, mit welchen Argumenten das dann verkauft wird, ja wahrscheinlich mit dem Spielergebnis. Ja, wenn du verloren hast, dann ist scheißegal, wie die Statistiken aussehen. Das musste ich mir ja auch schon anhören unter der Woche, dass die Zahlen überhaupt nichts aussagen. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass man jetzt nicht sagen kann, dass die Truppe nicht fit ist. Weil wenn du nicht fit bist, dann kannst du diese Distanz gar nicht gehen. Ja? Das Problem war am Sonntag und damit hält auch leider die Lenny-Serie. Der VfL Wolfsburg ja, verliert ein Spiel, wenn er weniger läuft als der Gegner oder aber, wenn er mehr läuft als der Gegner, gewinnt er bzw. punktet er. Ja, in dem Fall war es auch so. Leverkusen ist sogar noch 129 Kilometer gelaufen, also nochmal einen Kilometer mehr als der VfL Wolfsburg. Ja, und das Spiel ging entsprechend verloren. Positiv ist auch, dass der VfL in dieser Saison noch kein Kopfballgegentor gekriegt hat. Das heißt, die Abwehr, ne, die funktioniert da. Auch nur zwei Gegentore nach Standards, ist auch mit Ligaspitze. Ja, da ist man sehr gut unterwegs, was die Verteidigung angeht. Und man ist eigentlich auch von Beginn an hellwach. Man lässt zum Beispiel in der ersten Halbzeit mit die wenigsten Tore zu. Ja, und man bekommt auch die in der Schlussviertelstunde die wenigsten Gegentore bis zum Spiel jetzt gegen Leverkusen. Ja, da hat man ja den Konter noch kassiert. Und das muss man auch sagen, das war jetzt sozusagen erst das zweite Kontergegentor. Auch da ist man vom VfL-Seite aus sehr, sehr gut unterwegs. Also das ist, kann man nicht anders sagen. Das sind gute Werte. Ja. Und man hat auch wenig Großchancen zugelassen. Insofern ist man da trotz der Spiele, die jetzt auch deutlich verloren gegangen sind, eigentlich gut aufgestellt. Also das muss man zumindest mal erwähnen, ja, bei der ganzen Geschichte. Ja, das hilft uns nicht weiter in dem Moment, aber es gehört auch zu dem Gesamtbild, was ich hier so ein bisschen bemüht bin zu zeigen. Das darf man halt dann auch nicht unter den Tisch fallen lassen, ja, dass da auch vernünftige Arbeit, vor allen Dingen auch in der Defensive, geleistet wird. Ja, also läuferische Leistung und die Defensive, das sind erstmal zwei Punkte, die eigentlich auf der Habenseite sind. Ja, nachdem man, wenn man jetzt vier Spiele hintereinander verliert in der Liga, dann würde man sagen, ja, was nutzt es denn, ja, dass die Liga da, dass die Defensive da einigermaßen zumindest von den Zahlen her funktioniert. Jetzt kommen wir aber mal zu den Sachen, die aus meiner Sicht nicht funktionieren und wo man sehr, sehr dringend ansetzen muss. Und da würde ich gerne drei Thesen in den Raum stellen und das dann auch entsprechend untermalen. Das erste ist unser Aufbauspiel. Pavao Pervan ist ein toller Keeper, ist, glaube ich, die Nummer 2 in der Liga, was auch so abgewertete Torschüsse und so weiter angeht. Das ist eine gute Leistung, ist ein solider Keeper, absolut sympathischer Kerl. Für das, was der VfL Wolfsburg spielen möchte, als, ja, als Spielidee und gerade auch was den Aufbau angeht, brauchen wir hinten Kuhn Castells. Das ist aber auch, glaube ich, klar, wenn ein Kuhn wieder fit ist, dann wird das sich, glaube ich, nicht, lange auf sich warten lassen, bis er dann wieder hinten in der Kiste steht. Und das kann man auch an den Zahlen tatsächlich festmachen, und das möchte ich auch gerne tun hier, dass man von Seiten des VfL ein Problem hat, was die Spieleröffnung angeht, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie Torwart und auch Dreierkette hinten das Spiel eröffnen, beziehungsweise wie ihre Passwerte sind. Hier kommt Pavao Pervan auf 67% Passquote. Dann haben wir Jeffrey Brumer, kommt auf 72%. Dann haben wir Marcel Tisserand in der Kette, der kommt auf 71%. Und dann haben wir noch Robin Knoche. Das ist der Einzige, der die eigentlich von mir immer geforderten 80% dann auch schafft. Und wenn wir das dann weiter verfolgen, also wenn dann die Außen noch mit ins Spiel kommen, insbesondere dann auch Jérôme Roussillon, der kommt auf 65% Passquote und auf der anderen Seite William gegen Leverkusen auf 71%. Das heißt, wir haben ein unwahrscheinliches Problem, den Ball ja in den eigenen Reihen zu halten, und das lag nicht immer nur zwingend daran, dass Leverkusen so massiv gepresst hat. Wir mussten ganz, ganz viele lange Bälle auch schon bei Abstößen hinten rausspielen, und das führte dann dazu, dass der Ball meistens gleich wieder weg war. Also das ist so als Lehre da jetzt auch aus den letzten Spielen, dieses Passspiel, insbesondere was die Dreierkette und den Torwart angeht und auch dann die beiden Außenverteidiger, das muss zwingend besser werden, weil so holst du gar nichts in der Bundesliga, das muss man ganz klar sagen. Und wenn man sich die Passquote mal anguckt, insgesamt der Mannschaft vor dem Spiel gegen Leverkusen, die anderen Zahlen sind noch gar nicht eingerechnet, insgesamt ist der VfL auf Platz 15 in der Liga mit der Passquote. Das ist schlecht, muss man ganz klar so sagen. Also Passsicherheit holen durch das entsprechende Training. These 2, was sich verbessern muss aus meiner Sicht und was tatsächlich auch, ja, in den kommenden, was am Anfang der Saison besser gemacht worden ist und was jetzt auch dann hoffentlich wieder besser werden wird, ist unser Pressing-Spiel. Wout Weghorst läuft sich vorne in Wolf. Am Anfang der Saison habe ich den Eindruck gehabt, dass er dann auch die richtige Unterstützung bekommt. Weil die Idee vom Glasner-Fußball ist ja dann, wenn gepresst wird, voll drauf zu gehen, sich den Ball zu erobern und schnell ins Umschaltspiel zu kommen. Das funktioniert oder hat die letzten Spiele nur mäßig funktioniert. Und das liegt meiner Meinung nach daran, unter anderem, dass die Abstände zwischen Abwehr, Mittelfeld und Angriff und dem Pressing dann letztendlich zu groß sind. Unsere Dreierkette, glaube ich, meine ich beobachtet zu haben, die steht zu tief. Die muss viel weiter noch rausschieben, um dann die Räume zuzumachen, wenn dann die Pressinglinie überspielt worden ist. Wenn Viktor Brektalo oder auch Weghorst vorne mit draufgehen und im zentralen Mittelfeld mit nach vorne auch verschoben wird und gedoppelt wird, dann entstehen dort Räume, weil aus meiner Sicht die Ketten zu weit auseinander stehen oder auch die Dreierkette zu tief stehen. Das kann ich nicht ganz beurteilen, ob das jetzt spielmäßig daran liegt, dass wir da getauscht haben, also dass ein Jeffrey Brumer das in der Zentrale defensiver spielt. Das weiß ich nicht. Müssen vielleicht andere nochmal drauf gucken. Aber mir ist aufgefallen, dass da die Lücke zu groß ist und dann, dass dann unsere Sechser, Gilavogi und Arnold, diese Lücken dann auch, sollte die Presselinie vorne überspielt werden, nicht mehr zugelaufen bekommen. Heißt also unterm Strich, kompakter noch nach vorne verschieben, und wenn dann Weghorst vorne drauf geht und anläuft, dann müssen die anderen auch mitziehen. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch keine neue Erkenntnis. Und die dritte These ist, und das ist, glaube ich, auch nichts, was massivst jetzt überrascht ist, uns fällt mit Ball nicht so viel ein. Das haben wir schon mal thematisiert, hatte ich auch schon mal gesagt. Das System, was wir momentan spielen, ist super, wenn du nicht hinten liegst oder wenn der Gegner sich nicht hinten reinstellt und du das Spiel machen musst. Dann, glaube ich, ist das sehr, sehr erfolgversprechend. Das Problem ist, dass wir sehr, sehr oft den Ball haben mussten, auch nach Rückstand. Und gerade auch dann auch bei Heimspielen gegen die schwächeren Gegner oder gegen die nominell schwächeren Gegner, die haben halt abgewartet. Die haben sich halt hinten reingestellt und dann ist es so, dass der VfL nicht die Spielkreativität hat und dann auch nicht in den Strafraum gekommen ist. Das hat man versucht, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, zum Beispiel gegen Gent, dass es massivst versucht wurde, bei eigenem Ballbesitz sofort mehrere Spieler dann auch im Vollsprint in den Strafraum zu bekommen, um da mehr Anspielmöglichkeiten zu haben. Denn wir sind insbesondere, was ja, bei Ballbesitz dann angeht, zu ausrechenbar. Wout kommt auf den Flügel in der Regel, bietet sich an, fehlt dann in der Mitte. Dann schafft man aber trotzdem eventuell Räume. Dann müssen die anderen Spieler trotzdem nachrücken. Letztendlich haben sich die Gegner aber auch auf Wout ein bisschen besser eingestellt als noch in den, ja, meinetwegen Spielen davor oder zu Beginn der Saison oder noch in der vergangenen Saison. Das sind alles so Fakten, die natürlich reinkommen. Die gucken natürlich auch, wie bewegt er sich und wo läuft er hin und wie macht er den Ball fest und wen spielt er an. Das heißt aber auch insbesondere, dass wir überraschender sein müssen mit den Leuten, die dann den Ball am meisten im Spiel haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wer am meisten in den bisherigen Bundesliga-Partien den Ball hatte bei uns. Da. Muss ich jetzt auch lange kein Geheimnis draus machen, es war William. Und der hat fast doppelt so viel Ballkontakte wie Weghorst. Ja, in dem Spiel, überrascht jetzt vielleicht nicht, was das angeht, aber er hat auch zum Beispiel 300 Ballkontakte mehr als insgesamt gehabt in dieser Saison als Maximilian Arnold im zentralen Mittelfeld. Das überrascht dann letztendlich schon. Das heißt, wir müssen diese Unausrechenbarkeit, ja, wenn da immer alles über rechts geht, ja, mehr oder weniger, dann weiß der Gegner natürlich letztendlich auch, wo die Stärken sind beim VfL Wolfsburg. Und dann auch natürlich die vertikalen Läufe, die vertikalen Pässe, die natürlich viel mit Risiko behaftet sind, aber die uns sonst nicht in die gefährliche Zone bringen, wenn wir sie nicht spielen. Ja? Also das ist so ein Punkt, da sind wir zu durchsichtig und letztendlich dann auch im vorderen Drittel zu ungenau. Ich glaube, nur noch drei Mannschaften im vorderen Felddrittel haben eine schlechtere Passquote als wir. Aber da sind wir quasi bei Punkt 1 in der ganzen Geschichte. Ist ja immer schön, wenn sich die Spieler bewegen zwischen die Ketten. Brekalo macht das vorbildlich, João Victor macht viele Wege, versucht da durch die Ketten zu kommen, aber wenn der Ball da gar nicht erst hinkommt, ja, beziehungsweise dann auch man sich nicht behaupten kann und dann das Umkehrspiel nicht funktioniert, dann haben wir echt ein Problem und daran gilt es, glaube ich, zu arbeiten. Würde mich aber sehr, sehr wundern, wenn Oliver Glasner das nicht schon erkannt hätte. So, dann habe ich ja versprochen vorhin, dass ich mich auch nochmal mit dem jetzigen Zeitpunkt von vor einem Jahr beschäftige. Nämlich, wie standen wir denn unter Labbadia nach dem 11. Spieltag da? Und das ist dann schon mal interessant zu sehen, weil das ja alles irgendwie besser gewesen sein soll, was ich jetzt immer lese. Und da kann sich dann ja jeder selber einen Reim drauf machen. Also, Stichwort zum Beispiel Laufleistung. Ja? Was hat der VfL abgeliefert in den ersten 11 Spielen? Und wie nochmal zur Erinnerung, in dieser Saison die zweitlaufstärkste Mannschaft der Liga hinter Leverkusen. Vor einem Jahr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Platz 8. Ja, der VfL, also im Mittelmaß der Tabelle, möchte ich mal sagen. So, und dann gucken wir auch nochmal darauf, wie die Leistungswerte dann in der Liga gewesen sind. Da standen wir nach dem 11. Spieltag auf Platz 12, hatten 12 Punkte, also 5 Punkte weniger als zum jetzigen Zeitpunkt der Saison. Und wir hatten eine Tordifferenz von minus 2 und nicht plus 1, wie es jetzt der Fall ist. Ich will damit nur sagen, wer da drauf guckt, wie der VfL unterwegs war von vor einem Jahr und auch vor dem Trainerwechsel, der darf solche Sachen nicht außer Acht lassen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr gegen Hannover 96, wo ich auch im Stadion war, 2-1 verloren. Ein Spiel, was du auch nie hättest verlieren dürfen. Erinnert mich an Parallelen wie gegen Gent. Ja. Darfst du auch ja nicht verlieren. Aber in dem Fall haben wir das Spiel gegen Hannover nach den Riesenchancen in der zweiten Halbzeit auch verloren. Und da erinnere ich mich auch an eine Diskussion, die sehr stark auch in Richtung Trainer ging. Also, gerne dann auch, wer sich daran immer gerne erinnert, an die letzten Spiele unter Labbadia, die gut gewesen sind, vor allen Dingen dann auch der Ausstand dann in der Volkswagen Arena mit dem 8-1, der möge bitte auch die anderen Sachen da immer mit einbeziehen und ja, darauf, sag ich mal, Rücksicht nehmen, wenn er eine Bewertung ausspricht, wie die aktuelle Lage beim VfL aussieht. Das würde ich gerne, oder das würde ich mir wünschen, was die auch die differenzierte Betrachtungsweise angeht. Ich weiß, das ist nicht immer möglich und ich habe auch geschimpft wie ein Rohrspatz, vor allen Dingen gegen Gent und nach dem Spiel gegen Gent. Das war mir auch insgesamt dann leider zu wenig. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt hier auch, wenn wir jetzt hier wieder eine Grundsatzdiskussion anfangen beim VfL, dann glaube ich, dass wir da deutlich schlechter abschneiden. Und ich sage es auch gerne nochmal, auch in den Relegationsjahren, alle Leute, die sich hingestellt haben und gesagt haben, wir steigen ab und kommen nie wieder und das ist alles Mist, was wir da zusammenbauen, alle, die dort, weiß ich was, auch Geld drauf gesetzt haben, meinetwegen, oder irgendwelche Wetten abgeschlossen haben, dass der VfL absteigt, sie haben sich am Ende immer alle geirrt. So. Und vielleicht sollte man dann auch ein bisschen ja, Vertrauen haben, dass es eben nicht wieder da unten rein, dass man da unten wieder reinrutscht. Dafür ist die Mannschaft zuständig und dafür ist der Trainer zuständig und dafür sind die sportlich Verantwortlichen zuständig. Und ja, nach 11 Spielen da jetzt irgendwie schon zu sagen, wir holen nie wieder einen Punkt sozusagen, das ist mir ein bisschen zu früh und mir auch ein bisschen zu einfach gedacht. Aber wie gesagt, da können wir gerne drüber diskutieren. Schreibt es in die Kommentare oder wer auch gerne möchte, hier zu Gast sein möchte oder wer gerne hier zu Gast sein möchte im Wölfe Radio, immer gerne und immer ja, einfach ansprechen. lenny@lennynero.de könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr das auch nicht dann im Blog oder bei Facebook oder so machen möchtet. Da kommt ihr auch dann mit mir in Kontakt. Kurzpassspiel. Ja, Uli Hoeneß hört ja auf, das hat ja wahrscheinlich jeder mitbekommen, hat sich nochmal sozusagen verabschiedet mit einem Paukenschlag und einem sehr, sehr lustigen Anruf im Doppelpass auf Sport 1. Hat sich dann beschwert, dass Braco Salihamidžić dazu ja, so schlecht wegkommt in der Betrachtungsweise. Und ja, wenn jetzt Hoeneß aber aufhört bei Bayern, ist dann nur die Frage, wo ruft er denn dann an, ja, wenn er nicht mehr zu sagen hat bei Bayern. Und da sind uns gleich mal 5 Dinge eingefallen hier im Würfelradio, wo Uli Hoeneß demnächst einfach mal so anrufen wird. Auf Platz 5, ja, er ist der erste Telefonjoker, der bei Wer wird Millionär von sich aus anruft. Auf Platz 4, er ruft bei den Weight Watchers an und dann nimmt aber keiner ab. Auf Platz 3 ruft natürlich in der JVA Landsberg an, um da den Leuten mitzuteilen, wie viel sie ihm zu verdanken haben. Auf Platz 2, ja, er ruft an bei Braco, dass seine Hemden in der Reinigung endlich fertig sind. Und auf Platz 1 der Möglichkeiten, wo wahrscheinlich Uli Hoeneß demnächst mal anrufen wird, beim Friseur von Christoph Daum. Die Szene habt ihr wahrscheinlich auch alle gesehen, wie der Frankfurter Kapitän Abraham den Kollegen Christian Streich, Trainer bei SC Freiburg, mal eben in der Nachspielzeit über den Haufen gerannt hat. Ja, soll nicht nur einen Vertrag jetzt bekommen haben, der Abraham bei den San Francisco 49ers als Linebacker. Nein, für das Foul ist er auch gesperrt worden. 7 Wochen ist er aus dem Verkehr gezogen worden. Oder, wie man auch sagt, 7 für einen Streich. Ja, peinliche Panne auch bei der Vorstellung des neuen EM-Trikots für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Da waren die Spielernamen falsch geschrieben. Also Jonas Hector nicht nur mit C, sondern mit CK und Luca Waldschmidt hieß auch noch ja, Waldschmidt mit T und nicht mit D. Ja, das ist natürlich alles sehr, sehr peinlich, wenn man da was Neues auf den Markt bringen will. Aber es wurde bei der Herstellung schon Besserung gelobt. Die chinesischen Fabrikarbeiter sollen einfach besser im Google Translator geschult werden. Der Libero. Ja, und Premiere heute im Wölferradio. Zu Gast ist nämlich ein sehr, sehr prominenter Fußballfan aus Wolfsburg. Brauche ich nicht weiter vorzustellen. Er ist auch Mitglied im Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg. Und ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat fürs Wölferradio. Und das ist unser Oberbürgermeister Klaus Moos. Schönen guten Tag. Hallo, guten Abend. Ja, wir müssen natürlich aktuell sportlich ein bisschen einsteigen. Wie viel Spaß macht denn der VfL im Moment? Oder sind Sie zufrieden über die aktuelle sportliche Lage? Auch so aus Fansicht vielleicht mal gesprochen. Ja, es ist natürlich im Moment nach 4 Niederlagen etwas weniger leicht zu beantworten als vor etwa 4 Wochen. Da hätte ich gesagt, super zufrieden. Hätte nicht mit einem solchen Start gerechnet. Finde auch den Fußball, den sie spielen, durchaus gut. Die letzten 4 Spiele waren aus meiner Sicht schon ein deutlicher Rückschritt. Weil die Gegner vielleicht auch besser waren? Oder weil das wird ja so viel diskutiert, sagen wir es mal so. Ja, es liegt, beim Fußball liegt es natürlich auch immer am Gegner. Das ist eine Binsenweisheit. Aber meistens liegt es ja auch so an dem eigenen Kopf. Wie ist man mental drauf, wie ist man sportlich drauf? Und klar ist es, wenn man erstmal 1-2 Spiele verliert, das dann geht der Kopf runter. Geht immer der Kopf ein bisschen runter und dann gelingt einem manches nicht, was vielleicht noch 3 Wochen vorher gelungen ist. Aber ich fand gegen Gent die ersten 25 Minuten super. Hat auch richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Dann fällt das 1-0 und dann ist irgendwie wie abgeschnitten der Faden. Also ich glaube, dass der Trainer noch einiges zu tun hat, der Trainerstab. Was läuft denn gut? Also wenn Sie mal sagen, was läuft gut und wo sehen Sie Luft da oben grundsätzlich? Also ich finde, dass man teilweise sehr gut den Ball nach vorne gespielt hat, aber irgendwie endet es dann so an der Strafraumgrenze. Ich glaube, dass es schwierig ist, nur mit einem wirklich richtigen Stürmer zu spielen. Dass Weghorst teilweise auch überlastet, überfordert ist. Ich glaube auch, dass hin und wieder das kreative, überraschende Moment im Mittelfeld fehlt. Memedi beispielsweise. Was mir gut gefällt, ist Arnold in dieser Saison. Also sehr, sehr stabil, sehr kämpferisch. Ist ja auch vom Bundestrainer beobachtet worden, im weitesten Sinne gegen Leverkusen. Ich finde, er hat noch mal deutliche Fortschritte unter Labbadia und jetzt gemacht. Mir hat Knoche gut gefallen. Klar, er ist nicht der Allerschnellste, aber er macht das oft mit einem guten Stellungsspiel wett. Ich würde mir halt manchmal ein mutigeres Spiel auch in der Spitze wünschen. Ja, glaube ich, da geht es irgendwie ganz vielen VfL-Fans auch. In Wolfsburg wird ja häufig auch über die geringe Zuschauerzahlen diskutiert. Welchen Stellenwert hat der VfL denn aus Ihrer Sicht in der Region tatsächlich? Also wenn man das so sieht, wenn man das verfolgt. Also ich glaube, der Stellenwert in der Region ist ja schon gut. Die Wolfsburger sind aber immer sehr kritisch und man muss schon einiges bieten, um sie immer auch hinterm Ofen hervorzulocken. Das merkt man ja beim Fußball, man merkt es auch beim Eishockey. Ein Ex-Spieler hat mal gesagt, anspruchsvoll. Anspruchsvoll auch. Aber man darf auch nicht vergessen, in dieser Stadt leben nur 125.000 Menschen. In München leben ein paar mehr. Mhm. Und wenn man das mal in Relation setzt, ist ja so schlecht unser Schnitt wirklich nicht. Was mir gefallen hat, ist aber die Unterstützung von den Rängen. Also ich fand gerade auch gegen Gent die Nordkurve wirklich gut, auch zu Beginn sehr, sehr gut. Nachher flaut es natürlich dann so ein bisschen ab, wenn man 3-1 im Rückstand liegt, keine Frage. Aber der Stellenwert in der Region ist schon da. Ich habe das immer so festgemacht an dem Aufstieg. Vor dem Aufstieg waren viele junge Menschen gar nicht so stolz, aus Wolfsburg zu kommen. Ich fand, das hat seit dem Aufstieg deutlich zugenommen. Das hat auch mit einer Identifikation über den Verein zu tun. Über den Verein zu tun. Und wir sind Bundesliga, wir sind auch mal deutscher Meister geworden, wir haben den Pokal gewonnen, wir sind schon mal was. Mhm. Und ich glaube, wenn die sportlichen Erfolge und attraktiver Fußball sich noch verstärken, dann kommen auch wieder die Menschen. Gibt es denn eine Möglichkeit, von städtischer Seite den Zuspruch noch zu erhöhen? Oder sehen Sie das gar nicht als Aufgabe, auch letztendlich von Stadtseite? Es ist für uns als Stadt sehr schwierig, da Wesentliches beizutragen. Ich finde es für uns, für mich als Oberbürgermeister, wichtig, auch immer mal wieder zu sagen, hier wird toller Sport geboten und vielleicht darüber Werbung für den Besuch des Stadions auch zu machen. Sie sind auch Mitglied des VfL-Aufsichtsrates. Da ist ja gerade so in Fankreisen gar nicht so viel drüber bekannt. Aber wie bildet sich denn dieses Gremium überhaupt? Und sind Sie als Stadtvertreter oder ist da als Stadtvertreter automatisch immer der OB drin? Also wie muss man sich das vorstellen? Nein, der Gesellschafter Volkswagen entscheidet natürlich, wer in den Aufsichtsrat kommt. Das ist immer so im Gesellschaftsrecht so geregelt. Und wenn der Oberbürgermeister ein großer Fußballfan ist, dann ist es für mich fast eine Selbstverständlichkeit, dass der Gesellschafter dann auch den Oberbürgermeister in den Aufsichtsrat reinberuft. Das ist in vielen anderen Kommunen ja ähnlich. Also Uli Sierau in Dortmund, völlig klar, auch ein begeisterter Fußballfan. Als Oberbürgermeister gehört er ebenfalls natürlich zur Führung dort. Also das sind so für mich die Selbstverständlichkeiten. Mein Vorgänger war ja ebenfalls absoluter Fußballfan, ist noch im Aufsichtsrat. Ja, und ich hoffe, dass das auch dann mal nach mir genauso weitergeht. Sie dürfen natürlich da nicht ins Detail gehen, was darüber gesprochen wird, aber wenn man sich das mal so plastisch vorstellt, also da trifft man sich dann, setzt sich in den Kreis, trinkt einen Kaffee oder was passiert da? Ja, wir unterhalten uns in erster Linie natürlich mit der Geschäftsführung über die wirtschaftlichen und die sportlichen Themen. Das heißt, Tim Schumacher, Michael Meske, Jörg Spand gekommen. Die berichten uns über die Personalthemen, über die wirtschaftlichen Themen. Und wir sind, das gehört ja dann zum Aufsichtsrat, wir sind quasi die, die tatsächlich die Geschäftsführung beraten und letztlich die Aufsicht über die Geschäftsführung führen. Denn die Geschäftsführer sind die, die ja den Alltag gestalten müssen. Und das ist auch richtig so. Das sind eigentlich die Personen, die am meisten gestalten. Wir sind ja eher Aufsicht, so wie es gesagt wird. Medial wird ja immer erzählt, das ist auch der mächtige Aufsichtsrat beim VfL Wolfsburg. Das ist ja, wird ja immer anders thematisiert sozusagen. Naja, dass ein Gesellschafter immer Einfluss hat, das ist ja auch richtig so. Aber ich glaube, dass natürlich Volkswagen auch diesen Einfluss über den Aufsichtsrat auch ausübt und ausüben muss. Aber ich sag mal, die Geschäftsführung sind eigentlich die, die das Heft des Handelns am allermeisten in der Hand haben, und das ist auch gut so. Gibt es denn eine bestimmte Anekdote oder eine Geschichte, was Sie mit Ihrer Tätigkeit als Aufsichtsrat beim VfL verbinden, sozusagen? Eher nicht. Also mir fällt zumindest, ich hatte schon überlegt, wie es der die Frage kommt. Mir ist eigentlich nicht so richtig eingefallen, außer dass sicherlich meine Leidenschaft zum Fußball über die Tätigkeit im Aufsichtsrat nochmal gestiegen ist. Ich war schon früher leidenschaftlich immer dabei, aber wenn man dann auch ein Stück mit in die Verantwortung genommen wird, nimmt das natürlich nochmal vielleicht etwas mit zu. Vorsitzender des VfL-Aufsichtsrats ist Frank Witter, gleichzeitig ja auch zuständig für die Finanzen beim VW-Konzern. Redet man da mehr über Geld oder redet man da über Fußball, wenn Sie sich treffen? Also wir reden natürlich ganz überwiegend über Fußball, aber das ist das Schöne beim Fußball. Man trifft ja immer auch Menschen, mit denen man dienstlich, geschäftlich zu tun hat. Und da fällt sicherlich dann das ein oder andere Gespräch ab, wo man auch mal... Was früher der Golfplatz war. Ja, da bin ich aber deutlich lieber beim Fußballplatz. Das entspricht schon mehr meiner Mentalität als der Golfplatz. Ich finde Herrn Witter einen sehr offenen Menschen, der auch immer Interesse hat an anderen Meinungen. Das finde ich sehr angenehm. Und von daher macht es auch Spaß, mit Herrn Witter zu reden. Sie sind aber auch Anhänger der erfolgreichen VfL Frauen, haben uns ja auch das ein oder andere Mal schon getroffen, auch im Stadion, AOK-Stadion. Für Sie persönlich, was fasziniert Sie denn am Frauenfußball am meisten? Und wo liegt dann auch der Unterschied zum Stadion oder Spielerlebnis bei den Männern? Also ich würde sagen, meine Leidenschaft ist bei den Frauen mindestens genauso stark wie bei den Männern. Was gefällt mir am Frauenfußball? Also erstens die Atmosphäre auch im Stadion. Es ist eine familiäre Atmosphäre, sehr friedlich. Es macht Spaß, in den Stadien zu sein. Besonders viel Spaß macht es auch immer jedes Jahr in Köln zu sein beim Pokalfinale. Pokalfinale. Super, zwar Abo-Sieger quasi. Einfach eine tolle familiäre Stimmung. Ich finde den Fußball sehr schön. Er ist mittlerweile überhaupt nicht mehr vergleichbar gegenüber von vor 10 Jahren. Sehr viel athletischer, sehr viel taktischer, schneller. Aber auf der anderen Seite ist noch nicht so eng mit ständigem Körperkontakt, sodass sich auch noch schöne Spielzüge bei den Frauen entwickeln können, die manchmal bei den Männern sofort unterbunden werden durch Körperkontakt. Also ich finde, für einen Fußballfan wie mich ist das schön, nochmal diesen Fußball auch zu sehen. Dann gefällt mir aber auch die Mentalität von den Frauen. Die wollen immer gewinnen. Und sie wollen immer auch möglichst hoch gewinnen. Immer hungrig heißt ja die Kampagne, wenn man so möchte. Ja. Also für mich ein klassisches Beispiel, letztens gegen Essen mit 7 verletzten Stammspielern. Sie führen 3-1, Trainer wechselt aus, jede andere Mannschaft hätte jetzt das Spiel verwaltet, nach Hause geschaukelt. Was machen die? Die geben nochmal Gas und gewinnen 5-1. Ich finde es toll, wenn Spielerinnen sich ärgern, wenn sie beim Stand vom 5-1 eine Ecke nicht besonders gut getreten wird. Weil sie sagen, auch da hätte nochmal was mehr entstehen können. Also das sind alles so Dinge, die mir wirklich am Frauenfußball gefallen. Und ich hoffe und bin eigentlich überzeugt davon, dass der Stellenwert des Frauenfußballs in den nächsten Jahren sehr wachsen wird. Zeichen dafür sind, dass die Top-Clubs in Europa... Die rüsten alle auf. Alle aufrüsten. Ja. Und da ist meine Erwartung, und das thematisiere ich auch häufiger, dass der VfL diese Entwicklung nicht verschläft. Wir haben jetzt mit dem Elsterweg für die Frauen eine deutlich bessere Situation geschaffen fürs Training. Das ist schon mal toll. Es gibt ein schönes Stadion, das kleine AOK-Stadion, bringt richtig eine Atmosphäre und Stimmung. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht einen Anschluss verlieren. Denn wenn ich in Deutschland unterwegs bin, werde ich in der Zwischenzeit auf den Frauenfußball, den erfolgreichen Frauenfußball Wolfsburg, genauso oft angesprochen wie auf das Spiel der Männer. Das wollte ich nämlich noch fragen. Gibt es einen messbaren Effekt für die Stadt, also was Bekanntheit oder Tourismus angeht, wenn es um die Teams des VfL geht? Kann man das irgendwie beziffern? Oder ich glaube schon, dass wenn Sie mal in Deutschland fragen, was fällt Ihnen zu Wolfsburg ein, kommt natürlich Volkswagen und dann kommt der VfL. Und das ist für eine Stadt schon wichtig, solche Attribute zu haben oder solche bekannten Dinge, wo jeder sich sofort erinnert. Und da fällt es mir halt, wie gesagt, auf, dass der Frauenfußball, ihr habt doch so eine tolle Frauenmannschaft, die ist doch in Europaspitze, dass das immer mehr auch thematisiert wird, wenn ich in anderen Städten zu Gast bin. Dann wollen wir darauf hoffen, dass das auch für die Männer bald wieder geht, dass wir da, dass wir da auch ein bisschen noch mehr reüssieren können. Deswegen die letzte Frage in die Richtung. Sportlich nochmal, wo landet denn der VfL Wolfsburg am Ende der Saison? Sie können es natürlich für die Frauen gleich mitbeantworten, aber... Also ich hoffe, dass die Männer es wieder schaffen, unter die ersten 6-7 zu kommen. Ich glaube, das Zeug haben sie, auch wenn Schlager wieder dabei sein wird, wird, glaube ich, auch wieder das Spiel an Qualität zunehmen können. Und bei den Frauen gehe ich davon aus, dass sie zumindest wieder ein oder zwei Titel holen. Es wäre natürlich klasse, wenn nochmal der Champions League-Titel mal wieder mit dabei wäre. Ja, die Auslosung ist ja günstig. Die Auslosung ist günstig. Dafür. Und ich finde es schon eine tolle Leistung, dass dieser Umbruch vom letzten auf dieses Jahr so reibungslos und das trotz der teilweise Verletzten gelungen ist. Das spricht auch für den Trainer und den Managementstab. Man merkt, großer Freund auch des Wolfsburger Frauenfußballs, Klaus Moors, unser Oberbürgermeister, hat sich die Zeit genommen fürs Wölferadio. Und mit ihm habe ich gesprochen über seine Tätigkeit im Aufsichtsrat, aber natürlich auch die aktuelle sportliche Situation beim VfL. Ja, und ich danke für die Zeit. Ja, gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Heute mal wieder ein kurzer. Warum nimmt ein Eintracht Braunschweig-Fan immer trockene Brötchen mit aufs Klo? Naja, weil er die WC-Ente füttern will. Faninfos. Ja, so hat es geklungen, ungefähr jedenfalls. Bitte die schlechte Tonqualität zu entschuldigen, war nur eine Handyaufnahme. So hat es geklungen. Und zwar der VfL Flashmob im Designer Outlet vergangenen Samstag. Schöne Aktion, spontan. Da mit unser Vereinslied, aber auch noch weitere Songs dann gesungen. Da kam dann auf einmal eine Blaskapelle und Flötenchor und Gitarre und Schlagzeug und Fabian Rias und Eike Witt, die das ja auch immer in der Kurve singen bei uns. Unser Vereinslied, immer nur du. Das war eine schöne, überraschende Geschichte. Auch mal so abseits des Fußballs. Wetter war auch entsprechend, also schön, dass das geklappt hat. Und demnächst wird es da ja auch den ein oder anderen, glaube ich, Filmchen, das ein oder andere Filmchen dazu geben. Kann man sich dann bestimmt anschauen. Also schöne, gelungene Aktionen, wie ich fand. Und mal auch so ein bisschen abseits vom Fußball hat es da mal für Laune gesorgt, würde ich mal sagen. Ja, so viel zu feiern haben wir ja in letzter Zeit nicht. Also feiern wir uns ein bisschen. Grüße und Glückwünsche gehen raus an Paulo Ottavio, unseren Neuzugang, der leider aufgrund von Verletzungen noch nicht so zum Einsatz gekommen ist in dieser Saison. Unser Linksverteidiger, der ist Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch. Sohn heißt Paulo Sergio. Ja, auch ein Name mit Fußballtradition in Deutschland, würde ich sagen. Ja, und 4200 Gramm, herzlichen Glückwunsch. Muss ich sagen, das war schon, muss ein ordentlicher Brocken gewesen sein. Und dann gibt es noch wieder eine Aktion, um die Zuschauerzahlen noch ein bisschen anzukurbeln. Es gibt eine spezielle Rückrundendauerkarte. Es sind ja durchaus einige Kracher dabei. Dortmund, Bayern, Leipzig, Frankfurt wird ja auch Werbung gemacht. Das muss eine Karte geben im Zuge der Kampagne des VfL. Da können VfL-Fans nochmal einen richtigen Schnapper machen. 30% gegenüber den Einzeltickets kann da gespart werden. Also wer noch keine Karte hat oder eine Dauerkarte möchte für die Rückrunde, da hat da jetzt dann derjenige die Möglichkeit. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass die Länderspielpause von Seiten des VfL auch, was die Arbeitsweise auf dem Fußballplatz angeht, genutzt wird und dass wir dann wieder erfreulich in Frankfurt auftreten. Erfreulich war hoffentlich auch, dass ihr wieder im Wölferadio reingehört habt. Vielen Dank dafür. Wie es euch gefallen hat, wie immer in die Kommentare bei Facebook oder im Wolfsblog. Und dann bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Nur der VfL, nur der VfL.